mehr als alles, was mich lenkt. Ich hab versucht, euch allen zu vergeben, doch es ist gescheitert, ich verschlinge eure Seelen. Mehr als alles, was mich treibt. Mehr als alles, was mich lenkt. Ich hab versucht, euch allen zu vergeben, doch es ist gescheitert, ich verschlinge eure Seelen. Mit der Waage mess ich deine Taten, und mit der Tinte schreib ich deine Jahre. Im Buch des Lebens steht die Unterschrift nach dem Urteil, was dich selbst betrifft. Die Engel kreisen um den Thron des Herrn, sie singen Lob, wenn der Blitz vom Himmel fährt. Und er schlägt ein in deine Zukunft, kein Flehen, was dich dann bewahrt. Aus dem Leben wirst du bald geholt, Blut ist abgefrieren, wenn dein Körper zusammenbricht. Alle, die dir nahestehen, können es nicht glauben, welches Unglück das Schicksal dir so bringt. Ich sehe, was du tust, und der verdammte Wind, er flüstert mir dein Tun, meine Ohren hören zu. Todesmelodie, schwarze Teufelsaugen, alle eure Seelen, ich werde sie euch rauben. Um sie zu verstehen, erhebe ich mich von den Schatten, den euer Handeln auf euch herabwirft. Mit dem Schwert der Flammen zerteile ich die Blätter, die dich in dem Diesseits halten, bevor du endlich stirbst. Ein Schlag in dein Gehirn, der sticht durch deine Brust. Ein letzter Atemzug und stöhnend bleibt dein Herz. Du verlässt die Welt und da reicht dich Qualen. Eine extra Portion Schmerz halte ich für dich bereit. Mehr als alles, was mich treibt. Mehr als alles, was mich lenkt. Ich hab versucht, euch allen zu vergeben, doch es ist gescheitert, ich verschlinge eure Seelen. Mehr als alles, was mich treibt. Mehr als alles, was mich lenkt. Ich hab versucht, euch allen zu vergeben, doch es ist gescheitert, ich verschlinge eure Seelen.